Die Zahl der deutschen Gottgläubigen kann um das Jahr 1300 nicht klein gewesen sein. Hierunter sind nämlich zum Beispiel jene Ketzersekten zu zählen, die unter der Bezeichnung Brüder des freien Geistes und Big Harden von den Vätern der Fälschungsaktion in die Überlieferung eingeschmuggelt wurden. Was diesen Abtrünnigen von der katholischen Universalkirche vor dem 15. Jahrhundert angeblich als Hauptirrlehren vorgeworfen wurde, ist tendenziöse Erfindung der Fälscher. Man hätte diesen Abgefallenen ebenso gut ganz andere Irrtümer andichten können. Die Hauptsorge der Fälscher war ja, unbedingt vor der Nachwelt die gefährliche Tatsache zu unterdrücken, dass es im Spätmittelalter in allen Ländern noch zahlreiche Heiden, Gottgläubige gab, und zwar keine Kirchenabtrünnigen, denn die Universalkirche wurde erst im 15. Jahrhundert verwirklicht, sondern genuine Gottgläubige, die wie ihre Eltern und Ureltern und Ahnen eines aus dem Rasseerbgut entsprießenden Glaubens lebten. Es ist bemerkenswert, dass nach den Quellen die pantheistischen Big Harden von Niederdeutschland ausgegangen sein sollen. Für die allgemeine religiöse Lage um das Jahr 1300 haben unsere Untersuchungen nunmehr dieses Ergebnis gezeitigt. Drei große Gruppen von religiös interessierten Menschen existierten, nämlich erstens Gottgläubige, zweitens freie Christen, drittens kirchlich organisierte Dogmenchristen. Hörten wir bisher nur vom partikularen Dogma der Regionalkirchen, so treten wir mit diesem Kapitel an ein neues heran, nämlich an die Idee eines christlichen Universaldogmas und die ersten Versuche der praktischen Verwirklichung. Können wir auch nicht sagen, wer zuerst den Plan eines Universaldogmas ersonnen hat, in Verbindung mit der systematischen Verfälschung der mittelalterlichen Überlieferung auf allen anderen Gebieten ist natürlich auch die Dogmengeschichte, wie sie vorliegt, gefälscht worden, so wissen wir doch mit annähernder Genauigkeit den Zeitpunkt der Verwirklichung des Planes anzugeben. Die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert. Und wir wissen noch mehr. Wir kennen das Land, in dem der Plan Wirklichkeit wurde. Frankreich kann die Ehre, wenn es eine ist, in Anspruch nehmen, als allerchristlichstes Land die Geburtsstätte des universalen katholischen Dogmas zu heißen. Ja, es lässt sich noch genauer bestimmen, wo und durch welche Männer das Universaldogma geschaffen wurde. Die theologischen Magister der Pariser Universität sind ihre Urheber. Es ist zweckmäßig, vorerst über ihre angebliche Gründung, ihre Einrichtung und allgemeine Bedeutung kurz das Nötigste zu sagen. Nach den Quellen soll die Universität Paris im Jahre 1300 schon auf ein stattliches Alter als Studienanstalt habe zurückblicken können. Seit dem 12. Jahrhundert hat sie die Führung auf den Gebieten Philosophie, also Scholastik und Theologie inne. Diese Angabe lässt uns aufhorchen, denn was bedeutet das? Die Pariser Universität war in der Theologie führend. Es soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass diese Anstalt die geistliche Behörde war, die offiziell über die Reinheit des katholischen Glaubens wachte. Zu einer Zeit, als es noch gar keinen katholischen, das heißt universellen Glauben gab. An die Pariser theologischen Doktoren wandte sich die christliche Welt, auch der römische Papst, wenn Meinungsverschiedenheiten über die universaldogmatischen Lehrsätze zu untersuchen und beizulegen waren. Zu einer Zeit, als es noch keine Universallehrsätze gab. Seit dem 12. Jahrhundert war also die Universität zu Paris das höchste Tribunal, erzählen uns die Quellen. Diese theologische Vormachtstellung muss etwas merkwürdig anmuten. Woher diese Bevorzugung? Sie hat sich aus der Tradition ergeben, meinen die Kirchenhistoriker. Zu Paris strömten ja seit alters die gelehrtesten Theologen aus aller Herren Länder zusammen. Aus Tradition eben. Diese Erklärung aus Gewohnheit und Tradition ist nun recht nichtssagend. Mir will ganz und gar nicht einleuchten, warum ausgerechnet in Paris die gelehrtesten Theologen aus Gewohnheit zusammenströmen und nicht in Rom. Wenn irgendwo, dann wäre doch in der christlichen Welthauptstadt Rom der gegebene Platz für das dogmatische Obertribunal gewesen. Aber nein, Rom sah leider die gelehrte Theologengesellschaft nicht in seinen Mauern. Auch die mittelalterlichen bedeutendsten Rechtsschulen waren nicht zu Rom beheimatet, sondern zu Ravenna, Bologna und Padua. Ferner gingen die Medizinstudenten nicht nach Rom, sondern holten sich Wissen und Können aus Salerno. Warum diese Scheu vor Rom? Die Leser meiner Schrift Rätsel Rom wissen prompt die richtige Antwort, und diese lautet: Kein Mensch ging nach Rom, weil es im Mittelalter eine Stadt Rom gar nicht gab. Die theologischen Magister dachten daher nicht daran, sich in der Einöde am Tiber zu versammeln, sondern wanderten nach Paris. Warum sie sich aber gerade nach Paris wandten, werden wir etwas später erfahren. Die philosophisch-theologische Hochschule der Christenheit stand in Paris. Mit dieser Angabe berichtet die Überlieferung etwas historisch Wahres. Was die Quellen jedoch sonst noch alles von dieser Anstalt, insbesondere von ihrer Entstehung und aus ihrer Frühzeit zu erzählen wissen, muss sehr kritisch gewürdigt werden, denn diese Vorgeschichte bis 1300 und sogar darüber hinaus enthält ein gerüttelt Maß Tendenzdichtung. Im 14. Jahrhundert birgt die Geschichte der Universität wenigstens einen Kern echter Tatsachen, und mit dieser Epoche müssen wir uns jetzt beschäftigen. Im 14. Jahrhundert bildete die Universität zu Paris eine berühmte, mit staatlichen und kirchlichen Privilegien reich ausgestattete gelehrte Körperschaft. Die innere Organisation, der geistige Habitus dieser Gesellschaft, fand Ausdruck in den bekannten vier Fakultäten Collegia Doctorum, erstens die sieben freien Künste oder Fakultät der Artisten, die heutige philosophische, zweitens Theologie, drittens Rechtswissenschaft, viertens Medizin. Hierbei fiel der Artistenfakultät die Aufgabe zu, ihre Schüler für das Studium in einer der höheren Fakultäten vorzubilden.